Kundgabe 6369. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.10.1955. Immerwährender Hinweis zum Liebewirken. Ihr werdet immer wieder angesprochen von mir, weil ich euch unendlich vieles zu sagen habe und weil ich euch vieles wiederholen muss, damit es tief eindringt in eure Herzen, damit ihr es nimmermehr vergesset, weil es doch zur Erkenntnis gehört, die euch beseligen wird im geistigen Reich. Immer wieder muss ich daher das euch unterbreiten, was ihr noch zu wenig wichtig nehmet. Dann erst kann ich euch in tieferes Wissen leiten, das ihr aber stets vergrößern könnet, das euch immer neue Gebiete erschließet und immer neue Kenntnisse bringt. Niemals wird mein Liebestrom sich erschöpfen. Und das heißt so viel, als dass auch die Weisheit niemals Grenzen hat. Dass ihr also empfangen könnet von mir stets und ständig und ihr doch niemals auf dem Grunde der Erkenntnis angelangt sein werdet. Dass euch aber auch unbegrenzte Seligkeiten noch erwarten, gleich wie mein Liebestrom unbegrenzt ist. Vieles müsstet ihr noch wissen, doch es erfordert dies auch euren unbegrenzten Liebewillen. Gerät dieser ins Stocken, dann muss notgedrungen auch die Zuleitung des Wissens ins Stocken geraten. Erhöht sich aber euer Liebewille, so wird auch die Zufuhr von Wissen vermehrt. Und also bestimmet ihr selbst den Grad von Erkenntnis, in dem ihr steht. Ich bin stets auszuteilen bereit, doch ich kann nicht geben, wo die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, wo sich das Gefäß nicht öffnet, dass mein Liebestrom einfließen kann, dass ich meinen Geist ausgießen kann in jenes Gefäß. Darum rede ich euch immer wieder an und mache euch aufmerksam auf die erste Bedingung, dass ihr die Liebe übet. Und darum müssen diese Worte sich immer wiederholen, denn ihr begreift noch nicht die Wichtigkeit des Wirkens in Liebe. Ihr wisset noch nicht in ihrem ganzen Ausmaß die Auswirkung eines Liebelebens. Ich werde euch Menschen immer wieder darauf hinweisen, in euch die Liebe zu entzünden. Tut ihr dies, dann werdet ihr aber auch ein unbegrenztes Maß von Wissen empfangen können. Und immer lichtvoller wird es in euch werden. Dann aber könnet ihr auch nicht anders, als ein Liebeleben zu führen. Und dann bin ich immer bei euch, um mit euch zu reden und euch alles zu unterbreiten, was euch zur Seligkeit verhilft. Solange aber der Liebe zu wenig Erwähnung getan wird, wird auch der rechte Lebenszweck nicht erfüllt. Und es bedeutet dies verdunkelten Geist. Es bedeutet dies Erkenntnislosigkeit, irriges Denken und Wandeln im Irrtum, sowohl von Seiten derer, die meine Liebelehre verkünden sollten, als auch der Menschen, denen also die Liebelehre vorenthalten wird. Und es wird zu wenig die Liebe gepredigt. Es wird so oft der Name Jesus Christus ausgesprochen von denen, die sich berufen fühlen als Verkünder der Wahrheit. Doch meiner Liebelehre wird viel zu wenig Erwähnung getan, ansonsten es besser aussehen müsste unter der Menschheit, die das Liebegebot nur noch vom Hörensagen kennt, nicht aber es erfüllt. Denn die Liebe ist erkaltet unter den Menschen und es wird zu wenig getan, sie wieder zu entzünden. Darum spreche ich selbst immer wieder die Menschen an und wo es möglich ist, die Menschen durch meinen Geist zu belehren, werde ich immer wieder die Liebe herausstellen. Immer werde ich sie darauf hinweisen, dass die Liebe das Erste ist, was ihr beachten müsstet. Ich werde immer wieder die Auswirkungen eines Lebenswandels in Liebe offensichtlich werden lassen und auch den Menschen überreich Gelegenheit geben, sich in der Liebe zu betätigen. Ich werde aber auch ein tiefes Wissen übermitteln denen, die meine Gebote der Liebe erfüllen. Ein Wissen, das sie beseligen und immer eifriger streben lassen wird zur Höhe. Ein Wissen, das sie selbst jederzeit vermehren können, weil auch ihrem Liebewirken keine Grenzen gesetzt sind und weil das Licht immer heller erstrahlen wird, das aus dem Feuer der Liebe hervorgeht. Amen.